muss man alle Gesetze respektieren, welche von der bürgerlichen Autorität auferlegt werden. Man muss alle Gesetze, welche die bürgerliche Autorität auferlegt, respektieren, sofern sie nicht dem göttlichen Gesetz widersprechen, und zwar nach dem Gebot und dem Beispiel unseres Herrn Jesus Christus. Im Gegensatz zu dem, was die Juden ihm dann beim Prozess vorwerfen, nicht davon abgeraten oder abgehalten, die Steuern zu zahlen. Im Gegenteil, er hat aus der Steuer gezahlt, der Episode, wo er den Petrus zum See schickt und sagt, den ersten Fisch, den er fängt, soll er. In dessen Maul wird er ein Geldstück finden, das ausreicht, um für ihn und für Petrus die Steuer zu zahlen. Außerdem sagt er, ja, gibt Caesar, was Caesar, gibt Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Man muss die Gesetze der bürgerlichen Autorität respektieren, sofern sie nicht dem göttlichen Gesetz widersprechen. Das ist das Problem heutzutage. Das ist bei vielen Anordnungen, Gesetzen, die dem göttlichen Gesetz direkt widersprechen, da kann man sich natürlich nicht damit abgeben und anfreunden. Das kann man nicht gehorchen. Das sind auch keine Gesetze im vollen Sinn der Definition. Menschliche Gesetze, bürgerliche Gesetze sind eine Anordnung der Vernunft im Hinblick auf das Gemeinwohl, die entsprechend deklariert, promulgiert worden sind. Sonst weiß ja keiner, dass sie existieren. So, momentan wird das ja länger mal breite vorexerziert. Es ist, wo man hingelangt, wenn keine vernünftige Grundlage mehr da ist, die Theorie, Philosophie vom Gesetz. Ja, dann werden wir ein Gesetz erlassen, die ein paar Wochen später schon wieder hinfällig sind oder ins Gegenteil verkehrt werden. Die ganzen gegenwärtigen Maßnahmen, die meisten Maßnahmen sind schlichtweg unvernünftig und auch keine wissenschaftliche Grundlage und so weiter. Jedenfalls wird alles so gehandhabt, wie es eben dem Menschenverstand, dem Hausverstand widerspricht und nicht entspricht. Das kann nicht richtig sein. Ohne Hausverstand kommt man nicht weit, auch nicht in der bürgerlichen Gesellschaft. Was Besseres kommt nicht nach. Wie gesagt, man soll froh sein, dass es wenigstens irgendeine Autorität noch gibt, irgendein Staatsgefüge. Aber wenn alles ziemlich außer Rand und Band ist, ist es immer noch gescheiter wie Chaos und Anarchie. Aber die Grundlagen stimmen halt nicht mehr. Das muss man schon sehen. Mit dem ganzen Zirkus nicht viel zu tun haben kann. Sind kein Staatsverweigerer, im Gegenteil, wir würden gerne wieder einen gescheiten Staat haben, aber es eben aus den, von den christlichen Grundlagen, Grundsätzen her sehen, dass die Demokratie, so wie sie jetzt gepflegt und gehandhabt wird, diese Parteiendemokratie, wo die Wahlen ja praktisch nur mehr in Augen aus Wischerei sind, wo die Leute überhaupt nichts zu bestimmen haben, nur die Parteien, die Kandidaten aufstellen und so weiter, ist das eben keinen Sinn hat, das keine, weder Hand noch Fuß hat, aber gut, wie gesagt, das ist zu unterminieren oder zu verlangen, dass das abgeschafft werden muss, nachdem nichts Gescheiteres noch kommt oder in Aussicht ist, da auch die meisten Menschen überhaupt keine Ahnung haben, wie es sein könnte, wie es sein sollte, die christliche Ordnung, vernünftige Staatsordnung, auch natürlich vernünftig. Hat es gar keinen Sinn, sich darüber viel den Kopf zu zerbrechen. Abwarten und Tee trinken, der liebe Gott hat sowieso das Heft in der Hand. Und wird schon wieder anders werden.